herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 14. Ja, so kann das gehen. Da freue ich mich gestern noch darüber, wie gut es mir geht. Und dann kommt heute der Dämpfer. Das hatte sich schon in der Nacht angekündigt und der dicke Schädel, die Halsweh, der Hustenreiz und das Brennen beim Atmen haben sich hartnäckig gehalten. Das gefällt mir natürlich nicht und um es nicht noch schlimmer zu machen, habe ich mir heute Ruhe und später am Tag auch Bettruhe verordnet. Die Sportabteilung hatte vollstes Verständnis, dass ich die körperlich beanspruchenden Therapien ausgelassen habe. Vortrag, Atemgruppe und die Sensigruppe Hände habe ich trotzdem gemacht, auch wenn mir die Anreise zu den Therapieräumen etwas Mühe bereitete. Viel trinken, Ricola lutschen und ansonsten viel ruhen ist die Devise, denn mit Sicherheit ist das ein viraler Infekt. Und ich habe die geöffneten Fenster der Sporthalle in Verdacht oder, dass dann doch jemand die Handgriffe der Sportgeräte nicht richtig desinfiziert hat. Nachdem ich etwas für die Wiederherstellung der Nervenfunktion meiner Hände getan habe, ging es ins Bett. Bis fast 18 Uhr habe ich durchgängig geschlafen. Auf dem Weg zum Abendessen habe ich mich kurz im Schwesternzimmer gemeldet, damit die schon mal im Bild sind, falls ich mich heute Nacht melden muss. So, und nun schneide ich mal die ganzen Huster und Räusperer heraus und sage mal, bis denne.